So it's a very great privilege for me to be here with you tonight. Es ist ein großartiges Privileg für mich, heute Abend bei euch zu sein. It was great to be here this morning as well. Es war auch großartig, heute früh hier zu sein. I heard that this crowd's a lot better. I don't know. Ich habe gehört, dass diese Versammlung hier heute Abend noch viel besser ist. No, that's just a trick that speakers do to try to get you excited, you know. Das ist einfach nur ein Trick, damit ihr ein bisschen that gets you on my side. Begeistert werdet, dass ihr auf meiner Seite steht. No, but I think this is going to be a great night, just like this morning was a great morning. Ich bin überzeugt, dass es einfach ein großartiger Abend wird, genauso wie der Morgen einfach schon ganz großartig war. And this morning I do have 21 points, or tonight I have 21 points I would like to share with also you. Also heute Abend habe ich 21 Punkte, heute früh waren es... And that is not true. Nein, das ist nicht wahr. In fact, we will only do the amount of points that we need to do tonight. Und wir werden einfach nur die Anzahl von Punkten machen, die wir einfach heute Abend brauchen. I have 8, but if we only get to 2, that'll be okay, right? Ich habe 8 mitgebracht, wenn es nur 2 werden, ist es auch gut. And this is part 2. I was going to share the same message from this morning with you. Und das ist jetzt Teil 2. Eigentlich wollte ich die gleiche Botschaft von heute Morgen auch heute Abend euch weitergeben. But I think your pastor was afraid that it might be the same length as this morning, so he asked me to change the message with hope that it would be shorter. Also, aber ich glaube, der Pastor, der hat mich gebeten, praktisch die Botschaft ein bisschen zu ändern, weil er Angst hat, dass wir die gleiche Länge haben wie heute früh. Okay, you can tell I'm very sarcastic. Also, ihr könnt daran erkennen, dass ich ein bisschen sarkastisch bin. Is it okay to have fun in church? Also, ist es okay, dass man einfach Spaß in der Gemeinde hat? But anyways, it's great to be here. It just so happens that I am that part of my resting time is being here in Vienna, Austria. Das ist einfach großartig, hier zu sein. Und interessanterweise ein Teil eben dieser Zeit, wo ich zurückkommen möchte, werde ich hier in Wien verbringen, speziell. Okay, let's jump into the message tonight. Gehen wir direkt in die Botschaft hinein. And at risk of taking up too much time, und unter dem Risiko, dass wir vielleicht zu viel Zeit jetzt brauchen, I'm just going to list the 8 points that I shared this morning. Ich werde die 8 Punkte nennen, die ich heute früh schon genannt habe. So that we can set up what we're going to talk about tonight. Auf, dass wir eine Basis haben für das, worüber wir heute Abend sprechen wollen. As your pastor mentioned, I'm going to be speaking on raising the bar in worship. Wie euer Pastor schon erwähnt hat, es geht darum, die Latte für die Anbetung höher zu legen. Now, I know that in Austria that this is probably not your typical church. Ich weiß, hier in Österreich seid ihr vielleicht nicht die ganz typische Gemeinde. I have a feeling that this is not the way that you worship here and with drums and band and expression and lifting hands. There's probably not a lot of churches that do this. Am I right? Ich habe das Gefühl, dass hier in Österreich es nicht viele Gemeinden gibt, die vielleicht genauso anbeten mit Schlagzeug und Hände heben und all diesen Dingen. So I think that what you have here is something very, very special. Also denke ich, was ihr hier habt, ist einfach etwas ganz, ganz Besonderes. Would you agree? Würdet ihr damit übereinstimmen? Yeah. And I mean that with all of my heart. I really love the church. I love your pastor and his wife and the leaders that I've met. Und ich meine das wirklich von ganzem Herzen. Ich liebe euch als Gemeinde, ich liebe euren Pastor und auch die Leiter, die ich hier getroffen habe. I really believe that, though you have already come so far, aber ich glaube, obwohl ihr schon bereits so weit gelangt seid, you are poised to go much further. Wird es euch noch viel mehr Spaß machen, noch viel weiter zu kommen. So are you ready to go further? Seid ihr bereit, einfach noch weiter zu gehen, vorwärts zu gehen? Would that be okay? I mean, wäre das in Ordnung? You might just be comfortable where you are. Vielleicht seid ihr bequem da, wo ihr seid. Nein, nein, not Pastor. Not you. I know you're not comfortable, but the people. Also ich spreche mit zu den Leuten, nicht zu den Pastor allein. So it's okay if we take the bar, which also, is already high. Es ist okay, wenn wir dann die Latte, die ja bereits schon ziemlich hoch gesetzt ist, and we raise it up a bit. Wenn wir es zulassen, die sind noch weiter hochgesetzt wird. Is that okay? Ist das okay? Okay. Well, if it's not okay, we're going to do it anyways. Also, wenn es nicht okay ist, werden wir es trotzdem machen. So, this morning was part 1. Heute früh war Teil 1. And I listed 8 things that I feel like God is looking for in a true worshiper. Und ich habe 8 Punkte erwähnt, von denen ich glaube, dass Gott sie einfach in einem wahren Anbeter sucht. I read from John chapter 4, verse 23. Ich habe heute früh gelesen aus Johannes Kapitel 4, Vers 23, where it says, Jesus says that God is looking for true worshipers. Wo Jesus sagt, dass Gott der Vater nach wahren Anbetern sucht. So he, I believe, is looking around Austria. Und ich denke, dass er einfach seinen Blick umherstreifen lässt und sucht in Österreich. Looking around Vienna. Und auch sucht und schaut in Wien. He's searching even around this room. Und dass er sogar hier in diesem Raum einfach sucht. He's looking for true worshipers. Er sucht nach echten Anbetern. True worshipers. Nach echten Anbetern. And we were talking on the way here in the car. Und wir haben bereits gesprochen hier auf dem Weg im Auto hierher. And I was just discussing with my family how the word worshipper can really be exchanged for the word disciple. Und ich habe mit meiner Familie einfach so darüber diskutiert, wie das Wort jemand, der anbetet, eigentlich ersetzt werden kann durch einen Jünger. The true worshipper is not a good singer, is it? Denn ein wahrer Anbeter, also das klingt ein bisschen komisch. Ne? That's not what he's looking for, is it? Denn danach schaut er doch nicht, oder doch? I think he likes good singing. Also ja, ich denke, der mag guten Gesang. But that means if we can't sing good, then you're out of luck. Aber das würde bedeuten, wenn man nicht gut singen kann, ja, Pech gehabt. And that's not the case, because I know it says in the Bible that we should make a joyful noise unto the Lord. Ja, und das ist ja nicht der Fall, denn ich weiß, in der Bibel steht, man soll einfach ein fröhliches Geräusch dem Herrn machen. Many of you shower singers can now rejoice. Dann können die Sänger in der Dusche jetzt sich dran freuen und sagen, ja, das geht doch. Sing boldly and loudly. Einfach mit Freimut und laut in der Dusche. No matter what key it's in. Egal, ob da die Harmonie stimmt. God is looking for true worshipers. Gott hält Ausschau nach echten Anbetern. And I can't help but ask myself. Und ich kann mir nicht helfen. Ich muss mir einfach fragen. Am I one? Bin ich einer? Am I one? Bin ich einer? I want to be one. Ich möchte einer sein. Do you want to be one? Möchtet ihr einer sein, ein echter Anbeter? These are the eight things that I listed this morning as a part of a long list. Das sind acht Punkte, die ich heute früh aufgelistet habe, als Teil einer langen Liste. Of things I believe God is looking for in the next generation of worshipers. Von den Dingen, nach denen Gott in der nächsten Generation der Anbetenden sucht. Number one was God is looking for people who don't need a worship leader. Punkt eins, Gott sucht nach Leuten, die nicht unbedingt einen Anbetungsleiter brauchen. Most of these things I'm going to list here. Die meisten Dinge, die ich jetzt hier aufzähle, I'm listing them so that you would know that you can have them or don't need to have them in order to be the worshipper that God is looking for. Ich lese sie auf, erzähle sie auf, damit ihr wisst, dass man sie vielleicht haben kann, aber man sie nicht unbedingt braucht, um ein Anbetender zu sein, wie Gott ihn sucht. But I'm not going to explain them. I'll let you go download it on the internet. Also ich werde sie jetzt nicht allen einzeln erklären. Macht es vielmehr so, dass ihr sie euch selber herunterladet vom Internet. Number two is God is looking for people who don't need to have the lyrics up on the screen to worship. Punkt zwei, Gott sucht nach Leuten, die nicht unbedingt da den Text auf dem Beamer haben müssen, um anbeten zu können. Number three was people who don't need to have a band in order to worship God. Auch Menschen nicht unbedingt eine Band haben müssen, um Gott anzubeten. Number four was people who realize that God's presence isn't in the music. Menschen, die erkennen, dass Gottes Gegenwart nicht selbst in der Musik steckt. Number five was people who don't need a church service to worship God. Nummer fünf ist Menschen, die nicht einfach nur einen Gottesdienst brauchen, um anbeten zu können. And again, I'm not saying that we need to get rid of these things. Das heißt nicht, dass wir die jetzt loswerden wollen. Number six. People who worship God by faith, not by feelings. Menschen, die Gott im Glauben anbeten, nicht allein aus den Gefühlen heraus. Number seven, people who worship in freedom. Menschen, die in Freiheit anbeten. And number eight. Nummer acht. People who worship with their whole self. Menschen, die mit ihrem ganzen Wesen und Sein anbeten. And if I had preached it that way this morning, we would have been out a lot sooner. Und wenn ich jetzt so gepredigt hätte, dann wären wir viel früher fertig gewesen. All right, now, point number one. Punkt Nummer eins für heute Abend. This is a continuation of this morning's. Das ist jetzt die Fortsetzung der Botschaft von heute früh. And if we get to them, there are 8 different things that I'll share with you. Und wenn wir da durchkommen, alle 8, werden es 8 sein. That I believe that God is also looking for in this next generation of worshipers. Dann sind es 8 Punkte, von denen ich glaube, dass Gott auch nach diesen Dingen schaut, wenn es um die nächste Generation seiner Anbeter geht. Would you like to know what God is looking for? Wollt ihr wissen, worauf Gott da schaut, was sucht? Now please know that as I share these things, it's not me making these things up. Bitte wisst, dass wenn ich euch diese Dinge euch mitteile, ich will das nicht selbst, der einfach sich diese Sachen da ausgedacht hat. This is coming from the Word of God. Diese Dinge stammen aus dem Wort Gottes. And from my personal journey of growing in my own relationship with God. Und sie kommen auch aus meiner eigenen Erfahrung, meiner Reise auf dem Weg mit Gott. So what is God looking for? Wonach schaut Gott? He's looking for us to be relational. Er schaut darauf, dass wir Menschen sind, die einfach Beziehung haben. He wants us to be relational. Er möchte, dass wir echte Beziehung haben. Now I know this seems very obvious. Na, das erscheint sehr offensichtlich zu sein. But we have to understand that worship first and foremost is about relationship. Aber wir müssen verstehen, dass Anbetung zuallererst sich um Beziehung dreht. It's not about singing. Da dreht es sich nicht zunächst um Singen. It's not about bands or sound systems. Vielleicht Bands oder tolle Musikanlagen. It's about relationship with God. Es geht ganz und gar um Beziehung mit In Gott. In fact, I would go so far as to say, if you do not understand, und ich würde sogar so weit gehen, ich würde sagen, wenn du es nicht verstehst, that God loves you, dass Gott dich liebt, if you don't have a revelation in your heart of the power of the love of God, wenn du nicht eine Offenbarung in deinem Herzen hast von der Vollmacht der Liebe Gottes, it would be difficult for you to worship God. Dann wäre es gar wirklich schwierig, dass du überhaupt Gott anbeten kannst. You might be able to go through the motions and sing the songs and lift your hands. Vielleicht machst du all die Bewegungen mit und hebst deine Hand und du singst vielleicht. But if you don't truly have a spiritual, supernatural revelation or understanding, wenn du aber nicht eine geistliche, eine übernatürliche Offenbarung oder ein Verständnis hast, of God's love for you, von Gottes Liebe für dich persönlich, I believe you will have a difficult time worshiping him. Dann glaube ich, dass es einfach schwierig sein wird, dass du ihn anbetest. 1 John 4:19 sums this up. 1. Johannes 4, Vers 19 fasst das zusammen. It says, we love God. Da heißt es, wir lieben Gott. Because. Weil. He first loved us. Uns zuerst geliebt hat. Can you say in English, he first? Kann es sagen auf Englisch? He first. Say it one more time. He first. See, he started this. Hat begonnen. You didn't start it. I didn't start it. Nicht ihr habt begonnen. Nicht ich habe begonnen. Hat begonnen. Everything that we do is because he did it first. Alles, was wir tun, ist deswegen, weil es zuerst getan hat. He asks us to give our lives, doesn't he? Bittet uns, dass wir unser Leben hingeben. To surrender ourselves to him. Dass wir uns ihm ganz übergeben. Because he first surrendered himself to the cross. Weil sich zuerst dem Kreuz ergeben hat. And I could go on and on with many examples of how he first loved, he first gave, he first. All the things he asked us to do, he did first. Und ich könnte einfach ganz viele Beispiele dafür geben, wie zuerst gedient hat, wie zuerst gegeben hat. Viele dieser Dinge, die uns einfach bittet, hat eben genau zuerst getan. When I think of worship being relational, wenn ich jetzt daran denke, dass Anbetung wirklich sich Beziehung voll und ganz dreht, I think of Peter and John. Dann denke ich an Petrus und Johannes. In Acts 4:13, in der Apostelgeschichte 4, Vers 13, they were brought before the high religious council. Wurden sie vor den hohen Rat der religiösen Führung gebeten. And the council, after hearing them speak, said this about them. Und der Hohe Rat, nachdem sie angehört hatte, sagte Folgendes über sie. These are ordinary men. Das sind ganz normale Männer. Who are untrained. Die noch nicht mal ausgebildet sind. But we recognize them. Aber wir erkennen an ihnen. As men who have been with Jesus. Dass sie Männer sind, die mit Jesus zusammen waren. In order to be the worshipper that God is looking for. Um der Anbeter zu sein, nach dem Gott sucht. You and I are going to need to be people who are recognized as having been with Jesus. Müsst ihr und ich einfach Menschen sein, von denen man erkennen kann, dass wir mit Jesus Gemeinschaft gehabt haben. When you go to school, when you go to work, when you go to the supermarket. Wenn wir zur Schule gehen, wenn wir zur Arbeit gehen, wenn wir in den Supermarkt gehen. Is there something about you that's different? Gibt es da etwas an dir, was einfach anders ist? For the worshipers that God is looking for. Die Anbeter, die Gott sucht. He's looking for people who are in deep, passionate relationship with him. Das sind Menschen, die einfach eine tiefe, leidenschaftliche Beziehung mit ihm haben. Number two. Punkt zwei. What is God looking for? Wonach schaut Gott da? He's looking for us to be genuine. Er schaut, dass wir wirklich echt sind. I'm actually going to have the opportunity to meet with the music team, the worship team from the church here on Thursday. Am Donnerstag habe ich die Gelegenheit, mich mit dem Anbetungsteam dieser Gemeinde hier zu treffen. And I'm going to take this point and develop it for the majority of the time that we're together. Und ich werde genau diesen Punkt nehmen und ich werde dann ihn in dem großen Teil der Zeit, den wir verbringen, miteinander entwickeln. Because I believe that there is a crisis of authenticity in the church. Denn ich glaube, dass es da eine Krise gibt der Authentizität, der Echtheit in der Gemeinde. Now I have a feeling that it's not so bad here as it may be in the United States. Ich habe also das Gefühl, dass es vielleicht hier nicht so schlecht oder schlimm ist, wie es in den Vereinigten Staaten ist. Because it feels like God is raising up little clumps of new life around this country. Does that make sense? Und es scheint so, als wenn Gott einfach neues Leben emporsprießen lässt in dem Land. And that's exciting. Und das ist einfach total spannend. In America, I think sometimes we take for granted what we have. Und in Amerika scheint es so, dass wir manchmal einfach das für gegeben und garantiert halten, was wir da haben. And things can become a little bit more about a show. Und dann kann es passieren, dass diese Dinge irgendwie ein bisschen zu sehr zu einer Show werden. People getting up and what I call putting on plastic smiles and raised eyebrows. Und die Leute, sie stehen da einfach auf und sie haben so ein plastisches, also ein künstliches Gesicht mit erhobenen Augenbrauen. Are you finished? I'm just picking on you. I love you. Thank you. God bless you, brother. God segne dich, so good to have you here so schön, on this wonderful Sunday morning. An diesem wunderbaren Sonntagmorgen. Let's all just give a shout out to the Lord. Rufen wir zu dem Herrn. Raise a clap offering to the Lord, will you? Ein Opfer dem Herrn, ein Klatschen. I'm being a little bit silly. Ich bin jetzt ein bisschen, stelle ich mich jetzt mal dumm an. And maybe I'm treading a little bit dangerously. Und vielleicht kann das sein, dass ich jetzt ein bisschen da ein Risiko auch eingehe. But what God is looking for is real people. Wonach Gott schaut, das sind einfach ganz echte Leute. Real people loving a real God. Echte Menschen, die einen echten Gott lieben. Not putting on a show. Die da nicht irgendwie eine Show abziehen. One of the greatest complaints that God had of the Israelites. Eines der größten Klagen, die Gott gegen Israel hatte. It's found all throughout the Bible. Man findet das in der ganzen Bibel. But I want to turn to one passage. Do you have your Bibles tonight? Aber ich möchte da eine Stelle von zeigen. Anyone have their Bibles tonight? I mean, I'm thinking we should carry our Bibles to church. Ich glaube, dass wir unsere Bibeln mitnehmen sollten in die Gemeinde. I don't know. What do you think, Pastor? Was denkt ihr? Was denkst du? I mean, I'm just wondering. Ich frage mich einfach nur. I struggle with this with musicians because I speak to musicians a lot. Also, ich habe ein Problem bei Musikern, weil ich spreche oft zu Musikern. And they come to hear me speak. Sie kommen und wollen mich sprechen hören. And they don't bring their Bibles. Sie bringen ihre Bibel nicht mit. Because they assume I'm going to talk about music. Denn die denken sich, naja, der wird nur über And Musik what sprechen. Does music have to do with the Bible? Ja, was hat denn die Musik mit der Bibel zu tun? How could any of that relate? You know what I'm saying? I mean, na, wie könnte das you're an amazing keyboard player. That doesn't come from the Bible, right? Super Keyboard-Spieler. Was hat das mit der Bibel zu tun? Das kommt nicht aus der Bibel. It's not like God himself gave you that gift, is it? Ist doch nicht so, dass Gott selbst dir das gegeben hat? Anyways. Okay. Bibles, that gave you a chance. Okay, turn to Isaiah. Isaiah. Schlag mal hin zu Jesaja. Chapter 29. Kapitel 29. God's heart grieves over a people who are not authentic. Gottes Herz ist total betrübt über Menschen, die nicht wirklich echt sind, nicht authentisch. He says of the Israelites. Er sagt da über die Israeliten. They are a people who honor me with their lips. Er sagt, das sind Menschen, die ehren mich mit ihren Lippen. But whose hearts are far from me. Aber ihre Herzen sind weit von mir. And I figure, und ich habe das herausgefunden, if the Israelites could fall into that trap, also ich denke mir und habe das so herausgefunden, wenn das den Israeliten passieren könnte, is it not possible, wäre es dann nicht möglich, you and me could possibly fall into the same trap? Dass ihr und ich auch in die gleiche Falle hineingeraten könnten? Or are we too spiritual? Oder sind wir zu geistlich? That could never happen to us. Na, right? Das kann doch uns nicht passieren. God bless you, brother. Gott segne dich, Bruder. Let's read. Lesen wir einmal. We're not going to make it to 8 points, are we? Sie werden wahrscheinlich They're over here whispering about mit den 8 Punkten nicht schaffen. I'm in Proverbs. Isaiah, you're right. Isaiah 29. Isaiah 29. Ich bin noch in Sprüche, aber wir wollten jetzt Jesaja 29 hin. Verse 13 and 14. Vers 13 und 14. Says this. Da steht. And so the Lord says, these people say they are mine. Und der Herr hat gesprochen, weil dieses Volk mit seinem Mund sich naht. They honor me with their lips, but their hearts are far away. Und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält. And their worship of me amounts to nothing. Und ihre Anbetung oder Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Nothing more than human laws learned by rote. Ihre Anbetung nichts mehr ist als angelerntes Menschengebot. Because of this, I will do wonders among the hypocrites. Darum, siehe, will ich weiterhin wunderbar mit diesem Volk handeln, diesen Heuchlern. And I will show that human wisdom is foolish. Und die Weisheit seiner Weisen wird verloren gehen. And even the most brilliant people lack understanding. Und selbst die brillantesten Leute, denen wird es an Verstand fehlen. Tonight the bar is being raised. Heute Abend wird die Latte einfach höher gelegt. On authenticity. Die Latte, wo es um die Authentizität geht, um die Echtheit. The world is crying out for a church that is truly, really and passionately in love with Jesus. Die Welt, sie schreit nach einer Gemeinde, die wirklich eine Leidenschaft hat, total voll Liebe ist in ihrer Beziehung zu Jesus. A church who would not just honor them with their lip service. Einfach eine Gemeinde, die sie nicht nur ehrt, einfach mit einem Lippenbekenntnis, but a church who would live out their worship. Sondern vielmehr auch ihre Anbetung einfach auslebt. And not just sing about it. Und nicht nur darüber singt. I've heard it said in America that Christians don't tell lies. Ich habe es in Amerika gehört, wie dass man einfach sagt, ja, Christen, die werden doch nicht Lügen sprechen. They sing them. Sie singen sie vielmehr. Oh. It makes me tremble. Das lässt mich zittern. You're all I want. Du bist alles, was ich will. Really? Make a joyful noise, my brother. You're all I want. You're all... Okay. The Lord is looking for people who are real and authentic. Also der Herr schaut nach Leuten, die wirklich authentisch sind. Who will not just sing the songs, die nicht nur die Lieder singen, but who will live the life. Sondern das Leben leben. Number three. Punkt drei. God is looking for a people who would be wholly devoted. Gott sucht nach Menschen, die total hingegeben sind. In Revelation, Jesus chastises the church of Ephesus. In der Offenbarung züchtigt Jesus die Gemeinde von Ephesus. He says that they have lost their first love. Er sagt zu ihnen, ihr habt die erste Liebe verloren. What I'm going to present to you in the next minute or two, was ich euch jetzt zeigen werde in den nächsten ein, zwei Minuten, is a little bit dangerous. Ist ein bisschen gefährlich. Is that okay? Aber ist das okay? Or should I just skip on to point four? Oder soll ich eben all those in favor of point three, raise your hand. Also, ihr möchtet Punkt 3 hören? Okay, Hände heben. All those in favor of point four, raise your hand. Alle, die Punkt 4 gleich haben möchten, eben die Hand heben. You can leave. No, just kidding. Du kannst gehen, kein Problem. Don't you? All right, so what if it were possible? Und was wäre, wenn es möglich wäre? That we could treat God. Dass wir Gott so behandeln, the way that we might treat a boyfriend or a girlfriend. Wenn wir Gott so behandeln würden, wie wir vielleicht eine Freundin oder einen Freund behandeln. I'm sure that there are none of you in this room who've ever treated a boyfriend or a girlfriend poorly. Also ich kann mir vorstellen, dass niemand von euch irgendwo seine verliebte Freundin oder einen Freund irgendwie schlecht behandelt hätte. But for sake of understanding, we'll pretend. Aber um es besser zu verstehen, wir werden es jetzt einfach mal so durchspielen. Imagine, stellt euch mal vor, if you were a guy. Du bist ein Mann. It's a stretch for half of you. Der Held von euch, das ist jetzt ein bisschen schwer, sich das vorzustellen. And you had a girlfriend. Und stell dir vor, du hast eine Freundin. But you treated her very badly. Aber du behandelst sie sehr schlecht. And I mean that what you did is that you just wanted to use her physically. Aber was ich meine ist, dass du sie einfach nur so physisch oder körperlich brauchst, nimmst. Which is it, brauchst or nimmst? I'm just kidding. I'm just kidding. Okay. I don't know what that means, but oh man. And you just used her for physical gratification. Und du hast sie einfach nur dazu ausgenutzt, um eigentlich körperliche Befriedigung zu erhalten. God is looking for a people that are not just using him so they can feel good on Sundays. Und Gott sucht nach Menschen, die ihn nicht einfach nur brauchen, damit sie sich gut am Sonntag fühlen. I know that it seems like, well, we don't do that. Also ich weiß, das doch scheint doch klar zu sein. Na, das machen wir doch nicht. But what if we come to church and we sing and we dance and we shout and read our Bibles. Und was ist, wenn wir dann am Sonntag kommen und wir singen, wir tanzen und wir lesen unsere Bibeln? Then we ignore God the rest of the week. Aber die übrige Woche ignorieren wir Gott. You know, God actually chastised the people of Israel for the same problem. Gott hat das Volk Israel wegen dem gleichen Problem gezüchtigt. It's not wrong to enjoy the presence of God and the family of God. Da ist nichts verkehrt dran, wenn man die Gegenwart Gottes genießt, einfach hier auch in der Familie der Gemeinde. But if we enjoy those things at the expense of our relationship with him, wenn wir aber diese Dinge genießen, auf Kosten unserer Beziehung mit ihm, then we are in danger of using him for goosebumps. Dann laufen wir Gefahr, dass wir ihn einfach nur dazu verwenden, dass wir das ein bisschen Gänsehaut haben. And I know that no one in here has that desire. Und ich weiß, dass niemand hier so diesen Wunsch hat. But I want you to be aware that it's been a problem in the past in the Old Testament. Aber ich möchte euch einfach nur bewusst machen, dass es bereits im Alten Testament schon ein Problem war. So then it could also become something that could be a problem for us if we're not careful. So könnte das ja auch ein Problem für uns werden, wenn wir da nicht sehr achtsam sind. That we're not using God for a once a week fling. dass wir Gott nicht einmal dazu verwenden, dass wir einmal die Woche da irgendwo so ein tolles Erlebnis haben. Let me just put it out here like this. Lass mich das einmal so euch darstellen. If Sunday is the pinnacle of your worship to God, wenn der Sonntag einfach der Höhepunkt eurer Anbetung für Gott ist, then maybe you need to rethink, dann musst du vielleicht einfach etwas überdenken. The time that you spend with him during the week. Dann musst du einfach überdenken, wie viel Zeit oder wie du deine Zeit mit Gott während der Woche verbringst. I'll leave it at that, though I could go on. Ich möchte es einfach dabei belassen, obwohl ich das auch vertiefen könnte. So number three was, be wholly devoted. Punkt 3 heißt, sei einfach voll und ganz ihm hingegeben. Number 4, God is looking for people who are hungry. Gott sucht nach Menschen, die wirklich hungrig sind. Punkt 4. Many people are so full of the things of the world. So viele Menschen sind einfach so voll von den Dingen der Welt. They don't have room for the things of God. Sie haben gar keinen Platz mehr für die Dinge Gottes. They're already satisfied. Sie sind bereits total satt. And that's when the things of God just taste kind of dull to them. Und dann sind die Dinge Gottes ein bisschen geschmacklos für sie. I don't know if you've ever found a preacher to be boring. Also habt ihr schon mal einen Prediger irgendwie langweilig gefunden? I'm sure it's not the case tonight. Also ich bin sicher, das ist heute Abend nicht der Fall. I don't know if you've ever found the word of God to be boring. Ich weiß nicht, ob ihr jemals das Wort Gottes für euch irgendwie langweilig gefunden habt. But I have news for you. Aber ich habe auch gute Nachrichten. If the word of God or something in Christianity seems boring to you or dull, wenn das Wort Gottes oder irgendetwas im Christentum euch irgendwie langweilig oder geschmacklos scheint, it's not the word. Es ist nicht das Wort. It's you. Das bist du selbst. The word of God is always alive. Das Wort Gottes relevant. Ist immer lebendig und relevant. But we fill ourselves so full. Aber wir füllen uns selbst so an, that when the good, sweet things of the word of God come across our ears and our eyes, dass wenn diese guten, süßen Dinge des Wortes Gottes einfach bei uns vorbeikommen, in den Augen und in den Ohren, and better said, across our taste buds and our spirit, und noch besser gesagt einfach da, wo wir schmecken, vorbeiziehen und in unserem Geist einfach vorbeikommen, they taste dull. Dann erscheinen sie uns einfach langweilig und geschmacklos zu sein. Turn to Proverbs. Geht mal hin zu Sprüche. Chapter 27. Sprüche, Vers 27. Proverbs 27, verse 7. 27, Vers 7 in den Sprüchen. It says this. Da heißt es: Honey seems tasteless to a person who is full. Also auf Deutsch: Der Satte tritt Honig mit Füßen. Es erscheint ihm geschmacklos. Wörtliche Übersetzung von ihm. We celebrate Thanksgiving here, right? Wir Maybe feiern not. Auch Erntedank. American-style Thanksgiving. feiern Thanksgiving. Okay, well, in America, if you're not used to this tradition, also in Amerika ist es so, wenn also ihr jetzt diese Tradition nicht kennt, we celebrate our Thanksgiving to God. Wir feiern unseren Erntedank gegenüber Gott. For our country. Für unser Land. By eating a lot of food. Indem wir sehr viel essen. Not sure why we do this. Ich bin mir nicht sicher, warum wir das so machen. But I do enjoy it. Aber ich kann es auch genießen. But there's something that can happen. Aber da gibt es etwas, was bei passieren kann. Lots of families get together on Thanksgiving. Viele Familien kommen da zusammen zum Erntedank. So you might have a meal at lunchtime at your mother's house. So kann es passieren, dass du da vielleicht ein Mittagessen hast bei deiner Mutter. And you would eat all the good things. Und dann isst du da all die guten Dinge, die da aufgetischt sind. And you would get filled up. Und du wirst dann voll. Pumpkin pie, turkey dressing. Also Pumpkin pie und dann Truthahn und all diese Dinge. I hope you ate before you came. Ich hoffe, du hast schon was gegessen, bevor du kamst. And then you would load up in the car. Und dann räumst du dich da rein in das Auto. And you would go to Aunt Judy's house. Und dann geht es weiter zu Tante Judy. And you would eat dinner, and you would have it all over again. Und dann gibt es Abendessen, dann gibt es das Gleiche nochmal. But this time, aber diesmal, it's not as appetizing. Nicht mehr so appetitlich. Because you're already full. Weil du bereits voll bist. See, we fill ourselves with the things of the world that are temporarily satisfying. Wir füllen unser Leben an mit den Dingen der Welt, die einfach nur zeitweilig eine Befriedigung geben. And we have no room left for the things of God. Aber wir haben keinen Platz mehr für die Dinge Gottes. God is looking for a people who will become hungry for him. Gott sucht nach Menschen, die einfach einen Hunger haben nach ihm. And let me just add that this is not something that you'll come down to the altar and pray for. Und ich möchte euch sagen, das ist nicht etwas, wo du jetzt nach vorne kommst zum Altar, um dafür zu beten. I've seen many people come down to the altar and say, "Lord, I want to have a greater passion for you." Ich habe so viele Menschen gesehen, die da zum Altar nach vorne kamen und sagen, Herr, ich möchte mehr Leidenschaft haben für dich. But God is not going to send a lightning bolt down and make you passionate for him. Aber Gott wird nicht einen Blitz darunter senden, um dich da leidenschaftlich zu machen für ihn. Passion is something that is cultivated. Leidenschaft ist etwas, was vielmehr kultiviert wird. In Psalm 107:9, im Psalm 107, Vers 9, it says, he satisfies the thirsty and he fills the hungry with good things. Da heißt es, er tränkt den Durstigen und erfüllt den Hungrigen mit guten Dingen. He satisfies the thirsty and he fills the hungry with good things. Er stillt den Durst des Durstigen und er sättigt auch den Hungrigen mit dem, was er braucht. So whose job is it to become hungry? Also wessen Aufgabe ist es jetzt, hungrig zu werden? Is it ours or is it God's job to make us hungry? Ist es unsere Sache oder ist es jetzt Gottes Arbeit, uns hungrig zu machen? He says he fills the hungry with good things. Er sagt, er sättigt und füllt den Hungrigen mit guten Dingen. So if you're full already, wenn du bereits voll bist, there's no room for him to fill you with good things. Und dann gibt es gar keinen Platz mehr dafür, dass er dich mit guten Dingen füllt. So that means you have to start making room for God. Das heißt, dass du jetzt einfach Platz und Raum schaffen musst für Gott in deinem Leben. That means cutting out the extras. Das bedeutet, dass man einfach diese überflüssigen Dinge einfach ausschneidet, wegschneidet. Saying no to some things. Zu einigen Dingen einfach Nein sagt. Making space for God. Und damit Raum schafft für Gott. If you will make yourself hungry for him. Und wenn du dich dann einfach selbst hungrig machst für ihn, he will fill you with good things. Dann wird er dich sättigen und füllen mit guten Dingen. I'm just going to list the last four principles. Ich werde jetzt einfach die letzten vier Prinzipien so aufzählen. Number 5 is be determined. Nummer 5 heißt, sei einfach bestimmt. I can sum that up by saying, don't quit in your pursuit of God. Gebe nicht auf in deinem Streben nach Gott. Number 6 is be balanced. Sei ausgewogen. Punkt 6. Is God king or is he friend? Ist Gott König oder ist er Freund? You may have grown up in a church that sees God as king and someone who's far away. Und du kannst nicht aufgewachsen sein in einer Gemeinde, die Gott irgendwo als König betrachtet und damit sehr distanziert. In America there's a lot of people who grew up in a church that saw God as close and friend. In Amerika gibt es viele Menschen, die sind aufgewachsen in einer Gemeinde, die Gott einfach als sehr als Freund betrachtet hat, sehr nahestehend. But he's not one or the other, he's both. Aber er ist nicht das eine oder das andere, nein, er ist beides zugleich. And if we overemphasize one or the other, aber wenn wir dann die eine oder die andere Seite zu sehr überbetonen, we won't have a true understanding of who he is. Dann haben wir kein echtes Verständnis davon, wer er ist. He is both king and friend. Er ist sowohl König als auch Freund. He wants us to fear him. Er möchte, dass wir ihn fürchten. The fear of the Lord. Denn es heißt ja die Furcht des Herrn. And he wants to rejoice. He wants us to rejoice in him. Er möchte aber auch, dass wir uns an ihm erfreuen. And have intimacy with him. Und so diese innige Nähe mit ihm erleben. So much more I could say, but. Ah, da gibt's noch so viel mehr. Number 7. Punkt 7. Be humble. Sei demütig. Psalm 51:17. Psalm 51, Vers 17. So that God is looking for a broken and contrite heart. Gott sucht nach einem zerbrochenen und zerschlagenen Herzen. God draws close to the humble. Gott naht sich dem Demütigen. But he pushes away the pride, the prideful. Aber er drängt den Stolzen weg, er widersteht ihm. So if you want to be a next generation worshipper, wenn du also ein Anbeten der nächsten Generation sein möchtest, be humble. Sei demütig. Number 8. Punkt 8. Be physical in your worship. Setze auch deinen ganzen Körper ein in deiner Anbetung. I wanted to talk a whole another long bit on being physical in our worship. Ich wollte auch eine ganze Menge darüber sagen, darüber den ganzen Körper auch in der Anbetung einzusetzen. There are 7 Hebrew words for the word praise in our Bible. Es gibt 7 verschiedene Worte für Lobpreis im Hebräischen in der Bibel. Most of them have to do with praising God in a physical way. Die meisten hängen damit zusammen, dass man Gott einfach in einem körperlichen Ausdruck preist. I shared this morning that I didn't grow up in a church where we clapped and shouted and lifted our hands. Ich habe das heute früh erzählt, dass ich nicht in einer Gemeinde aufgewachsen bin, wo man irgendwo klatscht oder vielleicht auch die Hände hebt. If we raised our hand, it was because we had a question. Also wenn man die Hand hebt, dann war es deswegen, weil man eine Frage hatte. But the Lord is commanding us to worship Him with our bodies. Aber der Herr befiehlt uns, dass wir ihn anbeten mit unserem ganzen Körper. So if you find yourself embarrassed or with a personality that doesn't lend you toward worshiping in a physical way. Wenn du dich das irgendwie ein bisschen beschämt scheinbar, also wenn du da Gott anbeten sollst in einer Weise, dass dein ganzen Körper auch braucht, I encourage you to step out by faith into the unknown. Möchte ich euch ermutigen, dass ihr im Glauben einfach heraustretet aus euch in das für euch Unbekannte. God is not asking us to worship him with our bodies based on our personality. Gott fragt uns nicht oder bittet uns nicht, dass wir ihn anbeten auf Grundlage unserer Persönlichkeit, wenn es darum geht, an einem körperlichen Ausdruck der Anbetung zu verleihen. If he wants us to lift our hands, it's for our benefit. Wenn er möchte, dass wir die Hände heben, dann ist es einfach zu unserem eigenen Nutzen. And it's for everyone. Und das ist für alle. If he wants us to kneel, wenn er möchte, dass wir uns niederknien, if he wants us to dance. Oder wenn er möchte, dass wir tanzen. It tells us in Zephaniah 3:17. Da heißt es in Zephaniah Kapitel 3 Vers 17. That God sings over us. Dass Gott sich freut und über uns singt. And it says that he rejoices with great joy over you. Dass er einfach eine große Freude hat über dich. And that word rejoice is literally a Hebrew word. Und das Wort sich erfreuen im Hebräischen ist that means to spin like a top. Das ist einfach sich zu drehen wie eine. That means it's actually a Hebrew dance step. Das ist ein Tanzschritt im Hebräischen. That word rejoice. Diese freuen wie ein Kreisel. It means that God spins like a top. Also Gott dreht sich wie ein Kreisel. With his love. In seiner Liebe. For you. In seiner Liebe für dich. I figure if he can be physical in his worship for me. Also ich habe mir gedacht, kleiner Moment, wenn er da praktisch mit vollem körperlichen Einsatz dabei ist, wenn es da geht, praktisch die Liebe zu zeigen, die er für mich hat, I can be physical in my love for him. Dann kann ich auch vollen körperlichen Einsatz zeigen in meiner Liebe ihm gegenüber. We wanted to have a time of response. Wir möchten euch eine Zeit geben, einfach auf das alles auch zu reagieren, Gott zu antworten. So that we wouldn't just leave here being hearers only. Dass wir hier nicht nur einfach gehen und nur Hörer dieser Dinge sind. Of the word. Hörer dieses Wortes. But being doers of the word. Und dass wir vielmehr auch Täter des Wortes sind. Putting some of what we learned tonight into practice. Und dass wir dann auch die Dinge, die wir heute Abend gehört haben, gleich in die Praxis umsetzen. So if there's still time toward the end, also wenn es dann noch Zeit gibt jetzt am Ende, we may have some extended worship time. Dann werden wir noch einfach ein bisschen mehr Anbetungszeit gemeinsam verbringen. But right now, just before we shift into another part of what we're going to be doing, jetzt bevor wir da einfach einen Schritt noch weitermachen, einen anderen Teil dessen, was wir jetzt hier machen, I just want to ask, möchte ich euch bitten, if there's anyone here tonight, ob es heute Abend jemanden hier gibt, who needs to give their heart to the Lord, jemand, der was sein Herz dem Herrn hingeben muss. Maybe you found yourself here tonight for the first time. Vielleicht bist du heute Abend zum ersten Mal hier. And you already thought the bar was really high when you walked in the door. Und hat sie vielleicht gedacht, klar, Mann, die Latte ist aber schon ziemlich hoch, die Schwelle hier. And then I came along and told you we're going to raise it. Und dann kam ich her und dann tue ich es noch weiter hochschrauben. But somewhere in the course of the evening, aber irgendwo hier im Lauf dieses Abends, you realized, hast du für dich bemerkt, not because necessarily what I said, nicht unbedingt deswegen, weil ich irgendwas gesagt habe, but because the Spirit of God touched you, sondern vielmehr, weil der Geist Gottes dich angerührt hat, that you could love a God who loves you like that. Dass du auch selbst einen Gott lieben kannst, der dich so sehr liebt. You may have seen God as someone who's far away or someone we couldn't possibly know personally. Vielleicht hast du Gott als jemanden betrachtet, der einfach weit entfernt ist, von dem du nicht gedacht hast, dass du ihn persönlich kennenlernen kannst. But you realized tonight, aber du hast heute Abend erkannt für dich, that he loved you first. Dass er dich zuerst geliebt hat. In fact, that he loved you when you and I were at our worst. Er dich bereits geliebt hat und auch in dem Moment geliebt hat, wo du es dir am schlimmsten ging. So will everyone close their eyes and bow their heads. Also schließt einfach eure Augen und beugt eure Köpfe. And I just want to ask very quickly. Ich möchte einfach nur ganz schnell fragen. Is there anyone here who would say, for the very first time, I would like to give my heart to the Lord? Der heute oder die heute Abend einfach sagt, if so, zum ersten Mal werde ich mein Herz ganz im Herzen dem Herrn geben. If so, right now, would you raise your hand? Wenn dir das jetzt so geht, dass du diese Entscheidung treffen möchtest, dann heb einfach die Hand. Anyone at all? Gibt es jemand? Ich gebe heute Abend mein Herz dem Herrn. I want to encourage you, if this is something you have not done. Ich möchte euch ermutigen, wenn das etwas ist, was du noch nie getan hast. I know the Spirit of God has touched you. Aber ich weiß, dass der Herr dich angerührt hat. So if you would like to give your heart to the Lord, wenn du dein Herz dem Herrn geben möchtest, and make him the Lord of your life, und ihm zum Herrn deines Lebens machen möchtest, for the first time, zum ersten Mal, just slip up your hand right now. Dann heb einfach deine Hand. I'm looking around to see if I'm missing any hands. Schau einfach, ob ich vielleicht eine Hand nicht gesehen habe. Da gibt es eine Hand. Are there any others? Sind da noch andere Hände? Anyone else? It's awesome. Usually it takes one person to have the courage so that others would also have the courage. Manchmal braucht es einfach den Mut einer Person, dass andere auch diesen Mut haben. Anyone else? Everybody's eyes are closed. Alle Augen sind geschlossen. Well, the one who raised your hand, will you just look up at me real quick? Die Person, die Hand gehoben hat, magst du eben einmal schauen? What we're going to do all together is we're going to pray. Was wir tun werden gemeinsam, wir werden beten. We're all going to pray out loud together. Wir werden gemeinsam beten laut. And you're going to pray with us. Und du wirst mit uns beten. And you're just going to repeat after me as everyone else prays too. Und mir einfach nachbeten, wenn auch alle anderen mitbeten. You're just going to invite the Lord to come into your life. Und den Herrn einfach einladen, in dein Leben zu kommen. To lead the way. Auf dass er den Weg führt. To guide you. Er dich leitet. To forgive you. Dir vergibt. So let's all pray together. Can you repeat after me out loud? Gemeinsam könnt ihr das wiederholen dann. Let's see here. How are we going to do this? I'll say it in English. You say it in German, and you repeat in German. Okay. Du hast in Englisch gesagt. Ich werde es auf Deutsch sagen, und ihr alle wiederholt das dann im Deutschen. Dear Heavenly Father. Lieber himmlischer Vater. I love you. Ich liebe dich. Thank you. Danke. For dying on the cross for my sins. Du für meine Sünden am Kreuz gestorben bist. Thank you. Danke. For loving me. Dass du mich liebst. I ask you now. Ich bitte dich jetzt. to forgive me of my sins. Mir meine Sünden zu vergeben. To come into my life. In mein Leben zu kommen. To be my Lord. Mein Herr zu sein. To be my Savior. Mein Retter. To lead my life. Mein Leben zu führen. Have your way in me. Auf dass du deinen Plan in meinem Leben hast. In tonight, mir. Heute Abend. Tonight I trust you. Heute Abend vertraue ich dir. And I give you my life. Und ich gebe dir mein Leben. I love you. Ich liebe dich. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bete ich dies. Amen. Amen. Just real quickly, if there's anyone here that would like me to pray for them really quick. Und wenn es sonst jemanden gibt, der die möchte, dass ich für sie bete. You're going through a difficult time. Vielleicht hast du eine schwierige Zeit. I'm not going to have you come up here, but if you would like prayer right now, I'm going to pray a prayer over everyone that would raise their hand right now. Ich werde dich jetzt nicht nach vorne bitten, aber wir werden einfach dort, wo ihr seid, für euch beten. Braucht einfach nur die Hände heben. Vielleicht, wenn ihr eine schwierige Zeit habt und dieses Gebet erwünscht. Maybe you need healing or maybe you're going through a tough time in your life. We just raise your hand. Vielleicht wünschst du dir Heilung oder das ist eine schwierige Zeit, die du durchmachst. Und vielleicht hebst du einfach die Hand. There's lots of hands all over. Da sind hier viele Hände, die aufzeigen. Let me just pray for you. Lass mich einfach für euch beten. Oh, Jesus. Jesus. I thank you for these. Ich danke dir dafür. Your sons and your daughters. Deine Söhne und deine Töchter. Your loved ones. Deine Geliebten. Your children. Deine Kinder. And I thank you, God, that you're a good daddy. Und ich danke dir dafür, dass du ein guter Papa bist. And I thank you, God, that you love them so much. Und ich danke dafür, dass du sie so sehr liebst. I declare tonight what your word says about them. Und ich deklariere heute Abend, was dein Wort über sie sagt. They are loved and cherished by you. Dass sie geliebt sind und hochgeschätzt sind von dir. And that your word says you will never ever leave them. Und dein Wort sagt, dass du sie nie verlässt. You will not turn your back on them. Und dass du ihnen nie den Rücken zukehrst. As they go through this difficult time. Wenn sie jetzt diese schwierige Zeit durchleben. That you are truly with them. Dass du wahrhaftig bei ihnen bist. And Lord God, we ask for miracles in this place. Und Vater, wir bitten um Wunder hier an diesem Ort. By the power of Jesus Christ. Durch die Macht Jesu Christi. And the blood of Jesus. Durch das Blut Jesu. And the power of the Holy Spirit. Durch die Macht des Heiligen Geistes. Where healing is needed. Da wo Heilung gebraucht wird. We declare that they are whole. Deklarieren wir jetzt, dass sie geheilt sind, dass sie ganz sind. Where hope is needed, we declare that you will bring hope. Da wo Hoffnung gebraucht wird, werden wir jetzt deklarieren, dass du Hoffnung bringst für sie. Where an answer is needed, we declare that you are bringing the answer even now. Da wo Antwort gebraucht wird, wir deklarieren das, dass du die Antwort jetzt bringst. Lord, where provision is needed. Da wo Versorgung gebraucht wird. We declare that you will provide. Da verkündigen wir und deklarieren, dass du versorgst. You will pour out your blessings upon those with their hands raised tonight. Segne diese, gieß aus deinen Segen über die Hände, die ausgestreckt sind zu dir. And we stand with them as brothers and sisters. Und wir stehen zusammen als Brüder und Schwestern für sie. Encouraging them. Ermutigen sie. Loving them. Lieben sie. In the love of Jesus. In der Liebe Jesu. Thank you. Danke. That you bring your answers. Dass du deine Antworten darauf bringst. We praise the one. Wir preisen den. Who is everything to us. Der für uns alles ist. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen.